Was denkt ein Schriftsteller, ein Literat, ein Mensch wie Sie 1986, wenn er die deutsch-deutsche Grenze passiert? Ja, na, mir passiert das schon seit 20 Jahren, dass ich die Grenze passiere. Trotzdem denke ich noch drüber nach. Aber ich denke eigentlich hauptsächlich nach über die Geschichte dieser Grenze. Und diese Geschichte hat ja nicht 61 angefangen. Für mich fängt diese Geschichte, wenn Sie mich als Schriftsteller fragen, an mit der, das klingt jetzt sehr, sehr poetisch vielleicht für Sie, fängt an mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Liebknecht als einem Versuch, die deutsche Arbeiterbewegung zu köpfen. Und für mich ist die Grenze zwar ein tragischer Fakt, aber ein durchaus diese Grenzziehung ein defensiver Akt. Das ist es immer noch. Die Mauer wurde beispielsweise erklärt, die Grenzsicherung als antifaschistischer Schutzwall. Ist das heute noch der Fall? Ne, das ist eine Frage, wie man das definiert. Das klingt sehr platt auf Anhieb, aber wenn Sie davon ausgehen, dass es vorher einfach einen ökonomischen Krieg gab gegen die DDR, auch einen Ausblutungsprozess rein auf dem ökonomischen Sektor, dann hat dieser Terminus schon immer noch seinen Sinn. Ich meine, ich würde die Vokabel antifaschistisch jetzt sicher durch was anderes ersetzen. Aber es kommt immer darauf an, wie man diese Begriffe definiert. Und es gibt zum Beispiel Zahlen, die können Sie hier wahrscheinlich sogar leichter nachlesen als ich bei uns, was ich jetzt selbstkritisch sage für die DDR, über den Anteil der Absolventen der Technischen Hochschule in Dresden, die in den Westen gegangen sind nach Beendigung ihrer Ausbildung. Das waren, glaube ich, mindestens 60%, wenn nicht 70. Und es gab an einem bestimmten Punkt in dieser gesamteuropäischen Situation keine andere Lösung als diese Grenze. Und der erste Schritt, diese Grenze zu beseitigen, kann jetzt nur vom Westen kommen, glaube ich. Zum Beispiel die Anerkennung der deutschen Zweistaatlichkeit. Ich meine, diese Wiedervereinigung ist eine Chimäre und das ist ein Anspruch, der von keiner Realität gedeckt ist, in meiner Lebenszeit, glaube ich. Das wäre für mich also der nächste Schritt. Müller, ist die deutsch-deutsche Grenze heute ein Thema in der DDR, unter Intellektuellen, unter den einfachen Leuten auf der Straße? Es ist sicher ein Thema für sehr viele Leute, wobei ich glaube, mehr in Berlin als nach den sehr flüchtigen Eindrücken, die ich habe, mehr in Berlin als zum Beispiel in Mecklenburg oder in Sachsen. Es gibt eine ungeheure Mehrheit von Leuten, die sich ganz wohlfühlt eigentlich in der DDR. Also in einer, was ich eigentlich gar nicht mag, also in einer Sicherheit, in einer sozialen Sicherheit. Ein unmittelbares Problem und Diskussionsthema ist es sicher in Berlin nach wie vor. Und es wird immer dann ein Thema, wenn man einen Verwandtenbesuch machen wollte und man kriegt die Erlaubnis nicht. Was allerdings immer seltener wird. Ist die Grenze, ist die Mauer ein literarisches Thema in der DDR? Das ist sie leider noch nicht. Das halte ich für einen großen Fehler, einen großen Nachteil. Sie muss natürlich ein literarisches Thema sein. Und sie muss auch ein Thema für Theater sein. Und ich glaube aber, dass das nicht mehr so lange hin ist. Kann man sagen, dass das Thema Grenze, Mauer tabuisiert ist in der DDR? Naja, was heißt tabuisiert? Es gibt, jede Gesellschaft hat ihre Tabus oder ihre Tabuzonen und verteidigt die. Und es gab eine gute Antwort auf Ihre Frage von Graham Greene, der war mal in Berlin, ich glaube vor 12 oder 15 Jahren, und auf beiden Seiten auch, und wurde dann gefragt, was ist die Mauer? Er sagte ja, für orthodoxe Kommunisten ist die Mauer das gleiche wie für Katholiken die unbefleckte Empfängnis. Darüber kann man nicht diskutieren. Und natürlich muss darüber diskutiert werden, aber mit einem Katholiken ist es ganz schwer, über die unbefleckte Empfängnis zu diskutieren.